Der Ring, den Siegfried Brünnhilde überlassen hatte, war für sie das Symbol ihrer unverbrüchlichen Liebe. Deshalb konnte sie Waltrautes Bitte nicht erfüllen und den Ring den Rheintöchtern zurückgeben. So war die Gefahr, die von dem Ring ausging, noch immer nicht gebannt. Denn Alberich hatte niemals seinem Anspruch auf den Ring und auf den Besitz der Weltherrschaft abgeschworen. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 14: Der Trank des Vergessens. Im Palast der Giebichungen am Rhein. Die Geschwister Gunther und Gutrune sitzen mit ihrem Halbbruder Hagen in der Königshalle. Hagen ist kein anderer als jener junge Mann, den sich Alberich untertan gemacht hat. Von Hass verzehrt wünscht Hagen seinem eigenen Geschlecht den Untergang und dient Alberich als willenloses Werkzeug. Edler König, du bist wahrlich der Herrlichste unter allen Königen. So wie du sprichst, Hagen, könnte man fast meinen, du neidest unserem Bruder Gunther den Thron. Wieso sollte ich ihm neiden? Er ist der rechtmäßige Herrscher auf diesem Thron. Auch wenn wir alle von der gleichen Mutter abstammen, bin ich doch nur ein Bastard. Sag sowas nicht, Hagen, mein Bester. Denn wenn hier jemand jemandem was neidet, dann bin ich das. Ich erbte zwar als ehelich Geborener den Thron, die Klugheit aber blieb alleine dir vorbehalten, weshalb ich meinen Ruhm nur deinen weisen Ratschlägen zu verdanken habe. Kein Streit darf jemals zwischen uns geraten. Ja, dein Ruhm und meine guten Ratschläge gehören zusammen. Dabei habe ich dir noch längst nicht alles gesagt. Solltest du mir etwas verschwiegen haben, muss ich dich wirklich tadeln. In sommerlicher Kraft und Stärke sehe ich das Geschlecht der Giebichungen. Aber du, Gunther, bist ohne Frau und du, Gutrune, bist ohne Mann. Ach, Hagen, wie oft haben wir schon ans Heiraten gedacht, aber eine Ehefrau, ein Ehemann, die uns ebenbürtig wären, wer könnte das sein? Es gibt eine Frau, Brünnhilde ihr Name, die wohl die herrlichste Frau auf der ganzen Welt ist. Sie lebt hoch oben auf einem Felsplateau, das von einem Feuerkreis umgeben ist. Nur wer diesen durchbricht, kann ihr Freier sein. Und das soll ich sein? Es gibt allerdings einen noch, der dir überlegen wäre. Wer soll das sein? Siegfried heißt der Held. Er ist der tapferste von allen. Und keinen anderen als Siegfried wünsche ich dir, Gutrune, zum Mann. Warum nennst du ihn den tapfersten Helden? Was hat er getan, dass du ihn so preist? Tief im Wald hütete ein riesiger Drache einen Schatz. Den Schatz der Nibelungen. Siegfried hat das Ungeheuer mit seinem Schwert erschlagen und den Schatz an sich genommen. Vom Nibelungenschatz hab ich schon gehört. Was ist damit? Wer ihn besitzt, dem gehört die Welt. Doch dann ist auch Brünnhilde sein. Niemand anderer als er kann das Feuer durchschreiten. Was soll das also alles? Warum soll ich wollen, was ich ohnehin nicht kriegen kann? Abenteuerlustig wie er ist, hat er den Wald verlassen und ist nun auf dem Weg hierher zu euch. Ich würde ihn jederzeit willkommen heißen. Überlege doch mal, Gunther. Wenn Siegfried Gutrune ehelicht, ist der Weg zu Brünnhilde für dich frei. Aber wenn nur Siegfried den Feuerkreis überwinden kann, wieso sollte er dann für mich Brünnhilde erobern? Weil du ihn darum bittest und weil er Gutrune liebt. Ach, Hagen, willst du mich verspotten? Warum sollte Siegfried mich lieben? Wenn er der tapferste Held auf Erden ist, dann hat er längst schon die herrlichsten Frauen um sich geschart. Erinnerst du dich an den Zaubertrank, den ich im Schrein aufbewahrt habe? Mhm. Vertraue mir. Damit kannst du Siegfried auf immer an dich binden. Wenn er ihn trinkt, wird er jede andere Frau vergessen und nur noch dich, Gudrune, begehren. Oh. Nun, wie gefällt euch mein Plan? Ein Hoch auf unsere Mutter, die uns diesen Bruder gab. Siegfried, oh, ich wünschte, ich könnte ihn sehen. Vom Rhein her höre ich ein Jagdhorn. Was hat das zu bedeuten? Lasst mich von der Terrasse schauen. In einem Boot gleitet jemand mit einem Pferd den Rhein herauf in unsere Richtung. Mit ungeheurer Kraft rudert er gegen die Strömung an. Das kann kein anderer sein als Siegfried, der Drachentöter. Legt er an? Zum Herrscher der Giebichungen. Dann bist du hier richtig. Sei uns willkommen. Ich grüße dich, Siegfried, herrlichster Held. Du nennst mich bei meinem Namen? Woher kennst du mich? Er erkennt dich an deiner Kraft, die seinesgleichen sucht. Ha. Wer von euch ist der Herrscher der Giebichungen? Ich bin's, den du suchst. Gunther. Großer Ruhm geht dir voraus, Gunther. Daran muss ich mich messen. Drum wähle. Sei mein Gegner oder sei mein Freund. Kein Kampf, Siegfried. Du sollst mein Freund sein. Dann soll es so sein. Wo kann ich mein Pferd lassen? Ich nehme es in meine Obhut. Pass gut auf Grane auf. Es gibt kein edleres Pferd als dieses. Tritt ein, Siegfried. Dies ist der Palast meines Vaters. Zum Zeichen unseres Bundes betrachte alles, was du siehst, als dein Eigentum. Meine Person selbst überantworte ich dir. Was habe ich dagegen anzubieten? Ich besitze nichts und bin elternlos aufgewachsen. Das Einzige, was sie mir hinterließen, ist mein Leben und dies Schwert. Das kann ich in die Waagschale werfen. Aber es heißt, dass du im Besitz des Nibelungenschatzes bist. Ach, der Schatz. Den habe ich schon ganz vergessen. Ich ließ ihn in der Drachenhöhle liegen. So wenig bedeutet er mir. Alles? Den ganzen Schatz? Den Helm hier nahm ich mit. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Von dem Helm habe ich schon gehört. Die Nibelungen haben ihn einst geschmiedet. Mit ihm kann man sich in jede beliebige Gestalt verwandeln oder auch ganz unsichtbar machen. Und wenn man irgendwo hin will, und sei es der fernste Ort, er bringt dich augenblicklich dorthin. Und das war alles? Sonst hast du nichts dem Schatz entnommen? Einen Ring noch. Da passt du wohl gut drauf auf. Eine wunderbare Frau tut das an meiner Stelle. Brünnhilde. Ach, Siegfried, ich will nichts von dir. Unsere Freundschaft soll ohne jedes Unterpfand gelten. Willkommen, Siegfried, in unserem Hause. Hier reiche ich dir den Willkommenstrunk. Dank dir, edle Frau. Verzeiht, gerade jetzt muss ich so sehr an die Geliebte denken, die ich zurückließ. Wenn ich auch fern von ihr bin, so will ich doch den Kelch auf sie heben. Ihr allein soll dieser Augenblick gehören. Ah, Dank dir. Du bist? Gudrune, Gunthers Schwester. Gudrune. Wie schön sind deine Augen. Nein, schlag sie nicht vor mir nieder, Schönste. Dein Blick trifft mich wie ein Blitz im Innersten. Mit deinem Bruder verbindet mich ein heiliger Freundschaftsbund, aber wie viel mehr würde es mir bedeuten, mit dir, Gudrune, den Bund der Ehe einzugehen? Ich muss gehen. Nein, geh nicht. Sag mir ein Wort. Gudrune! Gudrune. Ist sie noch frei, Gunther? Ja, sie ist es und ich kann sie mir herrlich an deiner Seite vorstellen. Und du, Gunther, hast du eine Frau? Nein, die eine, die ich will, ist für mich unerreichbar. Sie lebt hoch oben auf einem Felsen. Hoch oben auf einem Felsen? Ein Feuerkreis umgibt sie. Feuerkreis umgibt sie? Und nur wer es schafft, das Feuer zu durchschreiten, das Feuer zu durchschreiten, kann Brünhildes Freier sein. Brünhilde? Nie und nimmer wird mir das gelingen. Ach was! Ich erobere sie für dich, Gunther, wenn ich dafür nur Gudrune gewinne. Hat ihr Blick es dir nicht längst verraten? Sie ist dein. So bringe ich dir Brünhilde. Wie willst du das anstellen? Mit dem Tarnhelm verwandle ich mich in deine Gestalt und werde das Feuer durchschreiten. Dann lass uns Blutsbrüder werden, Siegfried. So sei es, Gunther. Hier ist ein Kelch. Und hier mit dem Schwert ritze ich meinen Arm. Und ich ritze den meinen. Mein Blut für dich. Mit unserem Blut haben wir unsere Freundschaft besiegelt. Wenn einer von uns den Bund bricht oder den Freund täuscht, soll dieses Blut in Strömen fließen. Gebt mir den Kelch. Willst du dich auch unserem Bund anschließen, Hagen? Mit meinem Blut würde ich doch nur euren Trank verderben. Im Gegensatz zu euch Edlen ist mein Blut minderwertig und kalt. Nicht einmal die Wangen färbt es rot. Drum bleibe ich eurem Bund fern. Lass den Unglücklichen in Ruhe, Siegfried. Das ist so seine Art. Nun gut. Dann wollen wir sofort aufbrechen. Morgen schon wird Brünhilde dir gehören. Zum Feuerfelsen, um Brünnhilde zu erobern. Jetzt, sogleich. Er hat sich nicht mal eine Nacht Rast gegönnt. Daran siehst du, wie ungeduldig er ist, um dich, Gudrune, ganz und gar zu haben. So ungeduldig wie ich selbst. Siegfried. Fahren Sie hin, die Unbesorgten, die Frau im Feuerkreis als Braut zu holen. Mir aber bringen Sie den Ring. Ihr ach so Edlen segelt nur fröhlich eurem Ziel entgegen. Am Ende werde ich, des Nibelungen Diener, euch allen überlegen sein. Dämmerung kommt. Und die Flammen des Feuers lodern heller als sonst. Was hat das zu bedeuten? Siegfried! Siegfried ist zurück! Auf ihm entgegen, in meines Gottes Arm! Aber das ist nicht Verrat. Wer außer Siegfried kann diesen Kreis durchschreiten? Brünnhilde, dies Feuer schreckt mich nicht. Ich komme, um dich für mich als Frau zu gewinnen. Wer bist du nur? Bist du ein Mensch? Oder stammst du von den Göttern ab? Ich bin Gunther, der Herrscher der Giebichung. Und dich habe ich für mich als Frau auserkoren. Fort mit dir. Und fürchte diesen Ring. Solange ich ihn trage, bin ich vor dir geschützt. Durch diesen Ring wirst du mit mir vermählt. Zurück, du Räuber, wage nicht, dich mir zu nähern. Stärker als Stahl macht mich der Ring. Nie wirst du ihn mir stehlen können. In dir zu rauben ist meine leichteste Aufgabe. Da habe ich ihn. Das kann nicht sein. Wie kann das? Nur Siegfried. Jetzt bist du mein. Brünnhilde, Gunthers Braut. Führ mich in dein Gemach. Verflucht sollst du sein. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Dimitri Schad, Fabian Hinrichs, Bibiana Beglau, Anjorka Strechel, André Hennecke und Regina Lemnitz. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Andrea Andriesewitsch. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.